Die Einweihungsfeier für die Mittelschule für Waisen Pyongyang fand am 18. Juli statt. Daran beteiligten sich Cho Tae-bok, Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Funktionäre, Lehrer und Schüler der Mittelschule für Waisen Pyongyang, Funktionäre der Partei und Marktorgane und der benachbarten Einheiten, Werktätige und Erbauer in der Stadt. Kim Soo-gil, Kandidat des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Stadtparteikomitees Pyongyang, hielt die Einweihungsrede. Darin unterstrich er, der verehrte Genosse Kim Jong-un schone für die Kinder künftige Herren des sozialistischen Korea nichts und stelle ihnen alles zur Verfügung. Dank seiner väterlichen Liebe sei die Mittelschule für Waisen als ihre Lernstätte und Wiege des Glücks ausgezeichnet errichtet worden. Man solle die Waisenkinder zu den Teilen des starken Korea mit Kenntnissen, Moral und gesundem Körper heranbilden und sich verantwortungsbewusst für die normale Erhaltung und Verwaltung der Schule, die als Vorbild und Muster der Mittelschulbildung gebaut worden sei, einsetzen. Nach der Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer die Mittelschule.